Wir wollen in Klammern hinzufügen, dass dies zu bewahren das einzige Mittel ist, auch noch im Alter schön zu bleiben. Ihr Haar zwar begann grau und dünn zu werden, kleine strahlenförmige Runzeln hatten sich schon lange an den äußeren Augenwinkeln gebildet, die Wangen waren hohl und vor Kummer und Sorgen hager geworden, und dennoch war dieses Gesicht schön. Es war Dunetschkas Abbild, nur 20 Jahre älter und ohne den besonderen Ausdruck der Unterlippe, die bei ihr nicht vorstand. Pulcheria Alexandrowna war empfindsam, aber nicht sentimental. Sie war schüchtern und nachgiebig, aber nur bis zu einer gewissen Grenze. Sie konnte in vielem nachgeben, konnte sich mit vielem abfinden, selbst wenn es ihrer Überzeugung widersprach. Aber zur Verleugnung der Ehrlichkeit und ihrer tiefsten Überzeugungen hätten keine Umstände sie je zu bringen vermocht. Genau 20 Minuten, nachdem Rasumichin sie verlassen hatte, wurde zweimal nicht laut, aber schnell an die Tür geklopft. Er war zurückgekehrt. »Ich komme nicht herein, ich habe keine Zeit«, sagte er hastig, als die Tür geöffnet wurde. »Er schläft wunderbar, tief und ruhig, und geb's Gott, dass er 10 Stunden so weiterschläft. Nastassja sitzt bei ihm. Ich habe ihr befohlen, nicht wegzugehen, bis ich zurückgekommen bin. Jetzt werde ich Sosimow herschleppen. Er wird Ihnen Bericht erstatten, und dann legen Sie sich schlafen. Ich sehe, Sie sind ja völlig erschöpft.« Und er lief schon wieder den Korridor hinunter. »Welch ein flinker und zuverlässiger junger Mann«, rief Pulcheria Alexandrowna außerordentlich erfreut aus. »Er scheint ein prächtiger Mensch zu sein«, antwortete Avdotja Romanowna mit einem gewissen Eifer und begann von Neuem im Zimmer hin und her zu wandern. Nach kaum einer Stunde vernahm man wieder Schritte auf dem Korridor und bald darauf wieder ein Klopfen an der Tür. Beide Frauen hatten diesmal in vollkommenem Vertrauen auf Rasumichins Versprechen gewartet. Und er hatte auch tatsächlich Sosimow mitgeschleppt. Sosimow hatte sich sofort bereit erklärt, das Fest zu verlassen und Raskolnikow zu besuchen, aber zu den Damen ging er unwillig und misstrauisch, da er dem betrunkenen Rasumichin nicht recht glauben wollte. Seine Eitelkeit war aber sofort befriedigt und er fühlte sich sogar geschmeichelt. Er sah, dass man wirklich auf ihn wie auf einen Propheten gewartet hatte.